from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 48, glaube ich, die erste in diesem Jahr. Also von dieser Stelle von uns beiden nochmal ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage und einen guten Übergang in 2016. Wie immer wird die Folge präsentiert von der Basket. Mehr Infos über basket.de und facebook.com/basket. Ja, ich glaube, wir hatten beide ein bisschen Zeit, ein paar Spiele uns anzuschauen. Wir haben gerade vorher in unserem kleinen Geplänkel vor der Aufnahme darüber gesprochen, dass wir uns richtig mal gefreut haben, wieder ein Team adoptiert zu haben. Also direkt, wenn ihr alle jetzt gerade zu Beginn reinhört, direkt schon mal der kleine Reminder. Nachdem ihr den Pod fertig gehört habt, sagt uns doch bitte auf jeglicher Social-Media-Plattform oder einfach als Nachricht oder auch E-Mail natürlich, welches Team wir für die kommende Woche adoptieren sollen. Was wir damit meinen ist, wir gucken uns das Team dann ganz genau an, gucken jeder ein oder zwei Spiele, je nachdem wie die Zeit es erlaubt, und geben euch damit dann ein bisschen tieferen analytischen Blick in eine der 30 Franchises. Gucken uns bestimmte Spiele an, gucken uns Plays an und so weiter und so fort. Da kommt also ein bisschen der Couch-Head-Coach in uns durch. Mhm. Kleiner Reminder, wir freuen uns über jeden Heads-Up eurerseits, welches Team wir adoptieren. Ja, total. Also wie gesagt, heute sind es die Charlotte Hornets. Anfangen tun wir aber wie immer mit so einem kleinen Roundup durch die Liga. Wir waren jetzt schon 2 Wochen off-air sozusagen und rekapitulieren mal ein bisschen, was so die letzten Spiele abgegangen ist, beziehungsweise auch über die Weihnachtstage vielleicht ein paar Sätze zu dem meist antizipierten Spiel zwischen den Warriors und den Cleveland Cavaliers nochmal sagen. Und dann wollen wir über ein paar Verletzungen sprechen. Da gab es ja leider Gottes auch einige News. Und dann schlussendlich kommen wir wahrscheinlich wieder zu unseren Awards in dieser Woche und dann ausführlich zu den Charlotte Hornets. Aber jawohl. Fangen wir mal an, wie immer mit der Eastern Conference. Gibt es ein, zwei Teams oder 3 Teams, wie auch immer, die dir in den letzten Tagen so ein bisschen hervorgestochen sind, die richtig gut in Schuss sind, wo du meinst, dass es auch so anhalten könnte? Ich bin ehrlich gesagt überrascht von Atlanta. Witzigerweise auf der Suche nach dem Stinker der Woche muss man nicht unbedingt weit schauen, weil da fällt einem, du hast es schon ein bisschen angeteasert, jetzt über Neujahr, über Twitter, fällt einem ein bisschen Kyle Korver ins Auge, der polar kalt ist mit seinen Schüssen. From Downtown. Ich glaube, letztes Jahr hat er mit knapp 50% die Liga angeführt, was die 3-Punkte-Würfe betrifft. Und jetzt hat er gar nichts mehr getroffen, nur noch Backsteine geschmissen, Häuser gebaut. 2 von 30 oder 2 von 25 war er im letzten Spielen. 2 von 25 aus den letzten Spielen, ja. Ja, und umso überraschender ist es, dass die Atlanta Hawks jetzt ein bisschen sich einen Abstand aufgebaut haben in der Southeast Division im Osten. Mit 7 Siegen aus den letzten 10 Spielen sind sie jetzt 2 Spiele vor Miami Erster in der Division. Und ich muss sagen, vieles davon ist dank Al Horford, der wirklich eine Bombensaison spielt, jetzt wirklich den Dreier schlussendlich in sein Repertoire aufgenommen hat. Also man sieht jetzt schon eigentlich fast jedes Spiel, dass er so 3 bis 5 Versuche fast schon hat und wirklich einfach einer der variabelsten Big Men der gesamten Liga, der immer noch verkannt ist. Eigentlich ist er ja Power Forward und musste echt häufig auf der 5 ran, gerade weil Thiago Splitter momentan verletzt ist, aber ich muss sagen, Atlanta ist ein Team, was sehr schön anzusehen ist. Gerade das Coaching macht da einiges wett, ist nämlich nicht unbedingt das flashigste, schönste Team. Nee, vor allem, weil ja auch, wurde ihnen ja schon die letzten Jahre angelastet, immer so ein bisschen der Superstar gefehlt hat, aber Paul Millsap würde ich in diesem Zuge auch noch erwähnen wollen, spielt auch eine großartige Saison und Al Horford sind vielleicht so der most underrated Frontcourt in der Liga aktuell. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Dennis Schröder anscheinend nicht so richtig in Tritt kommt. Ich weiß nicht genau, ob es eine Verletzung war oder nicht, aber er hatte jetzt auch schon mal ein, zwei DNPs, wo er überhaupt nicht gespielt hat, dann nur ein paar Einsätze, wo es ein paar wenige Minuten gab. Es wäre doch schön, wenn dann das zweite German Wunderkind sozusagen dann auch wieder mit dem, was er in der letzten Saison schon gezeigt hat, dann auch wieder anknüpfen könnte. Ja, ich habe mich das auch ein bisschen gefragt. Klar, ich glaube, bei Twitter gibt es sogar irgendwie den Hashtag GermanWatch. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das waren die GoTourGuys, die das eingeführt haben. Die haben dann natürlich, oder wir als Deutscher haben dann natürlich ein bisschen Auge darauf, wie Dennis Schröder sich schlägt. Ich muss ehrlich sagen, es kann natürlich ein bisschen Wehwehchen, Verletzung gewesen sein, aber ich glaube, dass ein bisschen das Problem ist, ich habe mir vor einer Woche oder zwei mir mal die Stats angeschaut und normalerweise hast du gerade vom zweiten ins dritte Jahr auch nochmal richtig einen Sprung in der Entwicklung und ich glaube, er spielt 5 Minuten länger durchschnittlich. Also steht länger auf dem Parkett, aber der Output statistisch ist tatsächlich fast identisch. Mhm. Und wenn man sich mal Spieler anguckt von Atlanta, ist es jetzt nicht so, dass er wirklich der sechste Mann von der Bank ist, der so häufig einen Push bringt. In manchen Spielen ist er das doch, gerade wenn mal der Sprungwurf fällt. Nur das ist leider zu unkonstant der Fall. Er hat nicht wirklich viele Moves. Der einzige Move, den er hat, ist seine unfassbare Schnelligkeit. Und ich glaube, da muss er jetzt wirklich noch ein bisschen dran arbeiten. Diese Pick-and-Roll-Spiel ist natürlich ganz nett. Wenn du aber mit Al Horford und Paul Millsap spielst, sind das natürlich auch sehr dankbare Abnehmer, die dann den butterweichen Jumper auspacken können. Insofern, du hast es gesagt, ein bisschen enttäuscht. Ja, finde ich auch. Kommen wir noch zu den anderen Teams oben. Also Cleveland marschiert weiter vorne weg. Das einzige Team in der Eastern Conference, was noch keine 10 Niederlagen hat, aktuell mit 22-9. Vielleicht da noch 2-3 Sätze von mir zu dem Spiel gegen die Golden State Warriors am ersten Weihnachtsfeiertag, was ja so, also bei den Amerikanern ist es so, dass die NBA-Saison für die meisten, also für die breite Masse, nicht unbedingt für die harten NBA-Fans, an Weihnachten anfängt, weil dann alle Leute zu Hause sind und vor dem Fernseher sitzen. Da gibt's auch keine Footballspiele. Und das ist auch der Hintergrund, warum die vermeintlich attraktivsten Mannschaften dann Weihnachten gegeneinander spielen. So war es dann dieses Jahr mit dem letztjährigen Finals-Matchup. Und da muss ich sagen, konnte man meiner Meinung nach gar nicht so viel rausziehen. Also die Warriors haben das Ding schlussendlich gewonnen. Aber die Warriors haben in ihrer sogenannten Todes-Line-Up mit Harrison Barnes, der im Moment noch verletzt ist, also dieses schnelle Small-Ball-Spiel, womit sie Cleveland in den Finals an den Rand des Wahnsinns gebracht habe, gar nicht spielen können. Insofern auch nicht das zeigen können, meiner Meinung nach, was hinterher in den Playoffs der Fall sein wird. Und Cleveland hat natürlich immer noch so ein bisschen das Problem, dass Kyrie Irving nicht fit ist. Und auch das wird sich übers Jahr hinweg noch entwickeln. Also ich glaube, das Spiel war schon interessant, war aber jetzt nicht das, worauf wir uns in den Playoffs, falls es zu einem Aufeinandertreffen kommt, wieder einstellen können. Was man allerdings rausziehen konnte, finde ich, und das ist schon so ein kleiner Vorgriff auf den Freak of the Week von mir, dass Draymond Green eine unglaublich dominante Rolle auch als Ballhändler und auch als Playmaker dieses Jahr, jetzt auch bei dem Spiel geschuldet der Verletzung von Steph Curry oder der Angeschlagenheit von Steph Curry spielt und das wunderbar macht. Das hätte ich so nicht erwartet. Das ist noch stärker geworden als im letzten Jahr. Und auf Cleveland-Seite leider Gottes, dass Kevin Love in der Defense ein absoluter Nullfaktor ist. Also es gibt, wenn sie Small Ball spielen wollen und Kevin Love dann vielleicht sogar auf der 5 spielt, dann ist das die größte Liability, glaube ich, die Cleveland in ihrem Team hat. Würde Andrew Wiggins in Minnesota nicht so 0815 Ball spielen, sage ich jetzt einfach mal, ist natürlich eine hohe Messlatte bei fast 20 Punkten im Schnitt, aber gemessen an seinem Talent. Dann würde ich, glaube ich, behaupten wollen, gäbe es auch viel mehr Buzz, ob das nicht ein ziemlicher Fehler war, diesen Trade einzutüten. Du sagst es, Kevin Love, eines der größten Assets war halt schon auch offensiv betrachtet, immer sein Offensiv-Rebounding, defensiv ebenso genauso. Und wenn das jetzt noch nicht mal groß sich entfalten kann, dann ist wirklich die Frage, ob das fast schon so eine Art Nullsummenspiel ist, dass er hinten der Mannschaft recht wehtut. Gerade wenn man da eigentlich ein bisschen variablere Defender oder Verteidiger hat, und Tristan Thompson ist ja auch ein Max-Player, ich kann mir das Lachen nicht verkneifen. Und da muss man ein bisschen schauen, wie sich das dann mit den Lineups irgendwie verträgt. Er bringt natürlich offensiv einfach das Spacing, was unheimlich wichtig ist, wenn du LeBron als Ballhändler hast. Gerade weil LeBron unfassbar schlecht seinen Sprungwurf trifft dieses Jahr. Ich glaube, er ist einer der ineffizientesten Sprungwerfer der ganzen Liga. Er trifft, glaube ich, irgendwie nur 26% außerhalb der Paint. Dann brauchst du natürlich das Shooting und dann wird auch Kevin Love halt weiterhin mindestens 35 Minuten jede Nacht auf dem Parkett stehen. Ich glaube, interessant, was meine zwei Cent sind, was das Matchup betraf. Sie haben taktisch jetzt noch nicht alles aus der Wundertüte geholt. Das wurde auch jetzt bei den Jungs von True Hoop gesagt, Ethan Sherwood-Strauss, der meinte, ja, er denkt, dass schon in den Playoffs auch irgendwann nicht mehr Cleveland groß gegen klein gehen wird, also groß mit Moskow zum Beispiel dann irgendwie auf dem Feld, sondern eben mit LeBron auf der 5. Und er sagte, dass das halt interessant sei, dass man das eben dann auch erst aus dem Sack lässt, sprichwörtlich, wenn die Playoffs dann eben dran sind. Glaube ich auch. Ist total witzig, dass du das sagst mit Andrew Wiggins. Da habe ich mich über die Feiertage mit meinem Bruder drüber unterhalten. Und wir waren eigentlich beide der Meinung, dass diese Smallball schnelle Lineup von Golden State viel besser verteidigt werden könnte, wenn Cleveland mit Kyrie, LeBron und Andrew Wiggins auflaufen würde. Beziehungsweise würdest du dann vielleicht Tristan Thompson auf die 5 stellen, hättest aber im Sommer vielleicht sogar die Kohle gehabt, eine Marcus Aldridge nach Cleveland zu holen. Und ich glaube, das hätte dem Team insgesamt besser gestanden. Aber gut, muss man abwarten. Vielleicht geben ihnen dann die Playoffs recht und diese dreiköpfige Schlange in Cleveland findet dann doch noch rechtzeitig zusammen. Aber solange, wie du schon sagst, solange Kevin Love an der Dreierlinie rumsteht, kann er eben seine Qualitäten, die ihn stark gemacht haben, dann auch nicht so richtig ausspielen. Ich liebe ja diese Gespräche oder meinetwegen auch diese Monologe während der Weihnachtszeit. Ich hatte das auch. Ich musste leider arbeiten letzte Woche und habe mich dann irgendwann ertappt, wie ich den ganzen Weg zur Arbeit, also ich habe da 40 Minuten gebraucht oder sowas, tatsächlich überlegt habe, welches Defensiv-Matchup der Spurs gegen die Warriors am besten ist. Und das macht so viel Spaß, darüber nachzudenken. Und ehrlich gesagt, ich freue mich so sehr schon auf diese Serien, weil eben es doch was anderes ist, als wenn du dich einmal irgendwie aufeinander, als wenn du einmal aufeinander triffst, wenn du eben vermeintlich sieben Spiele und 4 Siege einfahren musst gegen dasselbe Team, dann bedarf es eben ein paar Adjustments und ein paar taktischer Finessen, um da eben als Sieger hervorzugehen. Und ich glaube, dass tatsächlich die Spurs, ich meine, wir haben im letzten Pod über sie gesprochen, recht viel, da echt in der gesamten Liga auch die besten Karten haben, ganz variabel auf die Warriors zu reagieren, aber auch die Warriors ein bisschen weh zu tun mit ihren Matchups. Ja, glaube ich auch. Vor allem, das wird ja dann auch für die Coaches richtig interessant. In der Regular Season hast du eigentlich jeden zweiten Tag ein anderes Spiel. Das heißt, deine Video-Studies und so, die du auf das nächste Matchup machst, die können ja eigentlich erst am Tag vorher stattfinden und dann vielleicht so im Mannschaftskreis, in so einem Team-Meeting für 1-2 Stunden. Dann geht's zum Training, nächsten Tag Shoot-Around, dann geht's auch schon los. Und in den Playoffs zeigt sich dann auch wirklich, welche Coaches coole Adjustments machen können, wenn man sich so richtig in die letzten Statistiken, in die letzten Video-Analysen reinfuchst. Und das werden wir ja dann, wie du schon sagtest, vom Couch-Coaching dann genauso machen. Ja, gefällt mir ganz gut der Begriff. Vielleicht das allerletzte nochmal jetzt zu den Warriors, und ich meine, wir kommen natürlich nachher nochmal auf Draymond zu sprechen. Chapeau an den Coaching-Staff der Warriors, dass man wirklich da auch immer noch ein bisschen an den Rädern gedreht hat und gesagt hat, nee, wir wollen den Ball noch mehr in die Hände von Draymond geben, weil wenn er den Ball nicht hat, ein bisschen wehtun kann, weil er eben nicht den Knockdown-Dreier besitzt und dann eben viel mehr mit Curry Offball machen kann, über Screens, dass man da eben wirklich die Abwehr terrorisiert, weil die natürlich enorm Angst haben, dass Curry auch nur 5 cm Platz bekommt. Das war wirklich sehr gut, dass man da, wie die Amis so schön sagen, to build up on their strength, dass man eben diese Stärke genommen hat und sie eben noch mehr verfeinert hat. Lass uns zu den Charlotte Hornets kommen, wir später sowieso noch. Ich glaube, über die Teams unten, Milwaukee, Brooklyn und Philadelphia, haben wir in der letzten Folge schon genug gesprochen. So ein bisschen ihr Mojo verloren haben die Indiana Pacers. Die letzten 10 Spiele, 500. Paul George hat nicht mehr so die, also spielt immer noch einen überragenden Ball, jetzt letzte Nacht auch, aber insgesamt in den letzten 10 Spielen nicht mehr so die Granatenform aufrechterhalten können, die er am Anfang hatte. Wir hatten ja schon am Anfang der Saison gesagt, es wird bestimmt auch mal eine Phase geben, wo dieses neue System der Pacers erstmal greifen muss. Da wird es auch mal so ein paar Nackenschläge geben oder Rückschläge geben. Sie stehen noch insgesamt ganz gut da als Sechster, aber es ist natürlich, wenn man sich dann die Teams danach anguckt, Orlando, Boston, Detroit, Charlotte, ist es schon recht eng. Also wenn man das nicht aufrechterhalten kann, kann es natürlich auch sehr schnell sein, dass man sich auf dem 10. oder 11. wiederfindet. Ja, also noch hat man jetzt gerade auch, was die anderen Divisions eben betrifft, du sagst es, hat man eben dieses Kissen. Aber ist natürlich ein Problem, wenn CJ Miles dann drittbester oder drittwichtigster Spieler ist. Ne? Da gibt's halt keinen Weg, da drum rumzureden. Man könnte natürlich sagen, okay, ist es George Hill, ist es CJ Miles. Aber das ist beides nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Da sind andere Teams doch wesentlich besser aufgestellt und teilweise auch einfach talentierter. Wenn du Orlando jetzt betrachtest, die eine sehr, sehr gute Woche hinter sich haben, beziehungsweise nicht Woche, sie haben jetzt zwei Spiele hintereinander verloren, sondern eher die letzten 10 Spiele. Sie sind bei einem Record von 19 und 15, also nur eine Niederlage mehr als Indiana. Und da sehe ich doch den Pfeil wesentlich mehr nach oben. Da hat man wesentlich mehr variable Optionen, ein bisschen anders aufzutreten und ein paar Spieler zu entwickeln als jetzt bei Indiana. Ja, total. Hast du noch jemanden im Osten, über den du sprechen möchtest? Ach so, ja, ich wollte jetzt schon fast in den Westen springen und anfangen, dass ich ein bisschen mich aufrege. ja, vielleicht Washington tatsächlich. Ich glaube, dass wir das auch letzte Mal schon angesprochen haben, aber es tut mir echt ein bisschen weh, das zu sehen. Es ist die Liebe von mir zu John Wall ist groß dokumentiert, aber ich sag's an dieser Stelle tatsächlich jetzt nochmal. Ich war wieder mal kurz davor, dir irgendwie ein Highlight-Reel auf deiner Pinnwand zu posten, weil was John Wall was ich weiß gar nicht mehr gegen wen es war, da veranstaltet hat, ich habe nur die Condensed-Version gesehen, ist einfach unfassbar. Und ich habe mir da gedacht, gibt es tatsächlich einen dieser A-Klasse-Spieler, also der Spieler der ersten Riege, der Franchise-Spieler, der mehr von seiner Franchise verheizt wird und weniger Talent um sich hat als er? Mhm. Ja, also ich auf Anhieb wüsste ich keinen. Ja, also die letzten Spiele, die ich von Washington auch so ein bisschen immer in den Condensed-Versions gesehen habe, da geht mir richtig das, also klar, ich kann das verstehen, was du sagst, aber da geht mir richtig das Herz auf, weil genau das, was meinem Team, den New York Knicks, gerade fehlt, ein Guard, der slashen kann, der trotzdem trifft, der seine Mitspieler im Auge hat, der das Team leiten kann. Genau das ist John Wall. Und ja, im Moment ist er eigentlich dafür fast alleine verantwortlich, dass es dann aus den letzten 10 Spielen doch einen positiven Rekord gegeben hat. Die Verletzung von Bradley Beal über der Saison hinweg hängt da natürlich immer noch ein bisschen drüber. Aber du hast schon recht, mit Nene, mit Gotthard, Otto Porter, ja, guter Rollenspieler, jetzt auch ein Double-Double aufgelegt, aber er als A-Klasse-Superstar, wie du richtig gesagt hast, da fehlt einfach der zweite Mann. Da braucht man nicht drum rumreden. Plus, ich finde es einfach schade, dass das Coaching so wahnsinnig schlecht ist. Also er hat ja keinen Mentor um sich, sage ich mal, der ihn dann auch nochmal ein bisschen auf das nächste Level heben kann als Coach. Randy Whitman ist da für mich völlig deplatziert, nach wie vor. Ja, ich gehe davon aus, dass er auch gefeuert werden wird. Ein feuchter Traum von mir. Passt natürlich alles nicht. Es ist jetzt keine Frage von wegen, wer würde Nein sagen oder sowas. Aber jetzt stell dir einfach mal vor, dass nicht James Harden bei Houston spielen würde, sondern John Wall. Das Team würde meiner Ansicht nach automatisch besser sein, weil es einfach flüssiger spielen könnte. Ich glaube, dass ein großes Problem, und vielleicht können wir da tatsächlich ein bisschen auf Houston gucken, die ziemlich strugglen, der Houston Rockets, ist, dass sie mit ihrem neuen Trainer ziemlich hadern mit dieser Spielphilosophie. Gibt James Harden den Ball, er wählt den Ball, macht ein ISO und macht irgendwas. Und alle anderen stehen einfach nur rum. Das ist so ein bisschen tatsächlich jetzt schon Poor Man's OKC. Ja. Und ich glaube, dass das wirklich Ziemlich brennt momentan. Ich weiß nicht, ob da wirklich, du wirst nicht nachdenken können, ob du James Harden wirklich tradest. Das wird keine Option sein. Aber Fakt ist einfach, die Spiele, wo Houston jetzt mal gut war, hat man auch wieder gesehen, dass Dwight wieder Dwight sein kann. Ich weiß nicht, du hattest in der Vergangenheit häufiger ein bisschen eine kritische Betrachtungsweise davon. Aber wenn man sich die Boxscores anschaut, er nimmt halt irgendwie nur 8 Schüsse pro Spiel. So, es kann nicht sein, dass einer der dominanteren Center der Liga tatsächlich, der ja auch einige Moves hat, tatsächlich nur so wenig den Ball wirft. In seinem eigenen Team ist er, glaube ich, nur auf Rang 4 der Wurfversuche. Das ist ein Fehler des Coaches, aber auch ein großer Fehler von James Harden, der das nicht sieht, dass er seinem Team schadet, indem er halt so ich-zentriert spielt. Ja, und das wäre natürlich, da gebe ich dir recht, mit John Wall anders. Ich würde John Wall auch gerne mal mit einem dominanten Big Man sehen, weil ich glaube, so ein richtiger One-Two-Punch, wie man den von früher kennt, Penny und Shaq, Kobe und Shaq oder überhaupt ein klasse Point Guard zusammen mit einem großen Big Man, das mit John Wall zusammen wäre, glaube ich, super schwer zu verteidigen. Und ja, wie du schon sagst, James Harden guckt zuallererst mal auf seinen eigenen Schuss. Geht auch, wenn er in die Zone geht, ist es nie dazu da, irgendwie den Raum frei zu machen für seinen Big Man, sondern immer nur, um das Foul zu ziehen, um selber zum Korb zu ziehen. Wenn er das nicht tut, steht er ausschließlich außerhalb der 3-Punkte-Linie rum. Und da hat Houston natürlich aktuell keinen, der dann auch mal Dwight Howard ins Spiel bringen könnte, beziehungsweise James Harden hat halt die ganze Zeit den Ball, wer soll es dann machen? Aber dann lass uns doch mal im Westen bleiben. Richtig gut, wir haben zwar gerade an Oklahoma City auch mit dem gleichen Problem erwähnt, dass natürlich weiterhin nur versucht wird, auf Talent zu gehen. Und auch da hatte ich über die Weihnachtsfeiertage eine heiße Diskussion drüber. Ich kann es nach wie vor nicht verstehen und ich halte es für einen absoluten Frevel, wenn man so will, dass nach wie vor es Streckenabschnitte im Spiel gibt, in denen weder, oder sagen wir so, in denen Kevin Durant und Russell Westbrook zusammen auf der Bank sitzen. Ich finde, das kann nicht sein. Wenn du zwei Spieler hast, die zu den, sagen wir mal, Top 6 oder Top 8 Spielern der Liga gehören, muss mein Spielsystem und meine Rotation so ausgelegt sein, dass immer einer von den beiden auf dem Platz steht. Zumal halt jetzt momentan nicht mehr wirklich so viele Playmaker im Team stehen. Du hattest mit Reggie Jackson nochmal jemand, der das vielleicht dann machen konnte. Klar, da gebe ich dir recht. 48 Minuten ist das Spiel lang. Und beide spielen halt schon so ihre 35, 36 Minuten mindestens. Da musst du halt so sehen, dass wenn immer sie auf der Bank sitzen, dass der andere dann irgendwie doch auf dem Feld ist. Da gebe ich dir recht. Man muss natürlich vorsichtig sein. Ich glaube, dass das schon vom Spielkonzept einige Probleme birgen kann, auch wenn sie individuell, du sagst es, sicherlich ohne Frage zu den besten Basketballern des Planeten zählen, die auch eins gegen eins im Prinzip alles machen können, auch gegen die besten Verteidiger der Liga, kann es schon in den Playoffs ein bisschen bedenklich werden, weil es sehr sehr langweilig beziehungsweise sehr simpel ist. Es gibt nicht wirklich ein großes Spielkonzept, Spielphilosophie. Klar, der Ball kann ab und zu mal nett gelaufen werden. Ich weiß nicht genau. Vom Talent, von der Tiefe sind sie auf jeden Fall unter den Top 3. Ich befürchte aber, dass andere Teams, vor allem natürlich dann im Westen San Antonio und Golden State, da schon noch eine Nase vorhaben. Gleichzeitig ist das natürlich Zukunftsmusik. Ja, das glaube ich auch, aber es gibt so viele Sachen bei den Oklahoma City Thunder, die ich in der Rotation nicht verstehe. Meiner Meinung nach auch, unabhängig jetzt von den beiden, aber es muss, wenn Enes Kanter auf dem Platz steht, muss immer Ibaka auf dem Platz stehen. Weil Enes Kanter einfach seinen eigenen Mann nicht verteidigen kann und dann die Help-Defense von Ibaka braucht. Und dann ist es aber oftmals der Fall, dass dann in so, also wie viele Teams das machen, so Anfang, Mitte des zweiten Viertels dann komplett einmal durchzuwechseln, dann stehen auf einmal Collison und Enes Kanter auf dem Platz und wenn du dann gegen ein Team spielst, was einigermaßen soliden Frontcourt hat, dann nehmen die dich in der Zeit total auseinander. Also irgendwie, finde ich, sind die Rotations bei Oklahoma City nicht ganz so glücklich gewählt. Wie du schon sagst, mit der Tiefe und mit dem Talent wirst du wahrscheinlich wieder 50 Spiele gewinnen, aber ob das dann am Ende, wenn sich diese Rotations so eingefahren haben, dann in den Playoffs nicht so leicht ausrechenbar ist, das wage ich noch ein bisschen anzuzweifeln. Oh, ja, ich bin kein großer Fan von OKC. ich sitze hier und starre ein bisschen Luftlöcher auf die Wand. Ich weiß nicht. Es macht schon viel Spaß, den beiden zuzugucken, aber sonst gibt es für mich nicht so viele Reasons, wieso ich da einschalten sollte, außer vielleicht Steven Adams, seinem Schnurrbart zuzuschauen und seinen coolen Tribal Tattoos beim Verteidigen unterm Korb, wie er irgendwelche Watschen verteilt und Ellbogen anspitzt. Das ist sicherlich eine der Sachen, die mich da am meisten noch intrigen. Was sagst du denn zu den Clippers? 6 Spiele in Folge gewonnen, 7-3 aus den letzten 10. Trotz der Verletzung von Blake Griffin, macht das Mut, dass die Clippers dann doch eins der vielleicht sogar Top-3-Teams im Westen sind? Oder sagst du, da sind einfach, der Kader ist, wie man das den Clippers immer nachsagt, so komisch zusammengewürfelt, das wird am Ende trotzdem irgendwie wieder nichts werden. Also man sagt ja immer, dass die Clippers es immer am Ende doch selber schaffen, sich im Weg zu stehen. Ja, Chapeau erstmal, ne? Ohne Blake Griffin, der auch auf der verletzten Liste ist, auf die wir gleich zu sprechen kommen, so einen guten Lauf zu haben, hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Ich denke, dass da ein bisschen Chris Paul wieder gefragt worden war, sein basketballerisches Genie an den Tag zu oder aufs Parkett zu liefern. Und das hat er auch gemacht, gesagt, getan. Ich glaube auch, dass Doc Rivers da ganz, ganz clever taktisch rangegangen ist, eben die Defizite, die der Kader dann hat, und gerade durch den Ausfall von Blake Griffin zu kaschieren oder zu kompensieren, zumindest kurzfristig. Auch Paul Pierce spielt wieder und ist aus der Versenkung der DNPs wieder wie Phoenix aus der Asche hervorgekommen. Und muss ich sagen, überrascht ein bisschen. Ich habe mir aber jetzt auch nicht angeguckt, welche Gegner sie hatten. Also dazu vielleicht noch, ich bin auch durchaus lernfähig, und vom letzten Jahr her habe ich als wir die Klippe das erste Mal gemacht haben, habe ich bewusst Paul Pierce rausgelassen, damit er mich nicht wieder lügen straft. Ich habe ja das Spiel, da komme ich dann gleich zu, mir im Besonderen angeguckt zwischen Charlotte und den Clippers. Und Paul Pierce macht einfach Paul Pierce Sachen. Also ohne zu springen, du kannst ja nicht mal eine Zeitung mehr drunter legen, wenn er hochspringt. Schießt da die Dreier total sicher, ob mit Hand im Gesicht, ob ohne. In der Defense, naja gut, ist nun mal keine 25 mehr, aber ich glaube, genau das, was die Clippers gesucht haben, denn sie haben es jetzt über Jahre verkackt, sich einen richtigen Dreier zu holen, also jemand für die Dreierposition. Und dann macht Paul Pierce den Job, den er noch machen kann, den macht er dann doch echt gut. Sag mir doch mal, wenn wir einen weiter runter gucken, warum Coach Carlisle, Rick Carlisle bei den Dallas Mavericks Coach des Jahres werden soll. Ja, also wenn Charlie Villanueva und Ray Burger Cat Felton tatsächlich da regelmäßig spielen, und das tun sie ja, JaVale McGee, also ich meine, der Kader ist eigentlich echt im Zirkus und könnte vielleicht irgendwie bei den Harlem Globetrotters um die Welt fahren und irgendwie ein bisschen Laughs generieren. All-Star-Vote für J.J. Barea. Ja, auch das einfach aus dem Nichts. Ich meine, dieser, wenn du dir den Wurf mal anguckst, wie langsam er den Release hat, erstmal irgendwie schön in die Hocke zu gehen und dann ganz langsam irgendwie hochzuspringen. Aber gut, ich nehme das natürlich alles sehr gerne mit. Ich freue mich auch, dass Dallas nach wie vor, und das wird es auch, solange Rick Carlisle dein Coach ist, bleiben. Ein Team ist, das eben nicht mit vorgehaltener Hand irgendwie dann anfängt zu tanken Ende des Jahres, auch wenn der Kader scheiße ist. Und das wird also heißen, dass die jetzt eher dafür spielen, dass der Pick, der in Boston geht, dieses Jahr möglichst schlecht ist. Dass sie eine gute Saison hinlegen, vielleicht sogar in den Playoffs ein bisschen was machen können. Das ist natürlich schön, dass dann Dirk Nowitzki jetzt auch nicht in einem Scheißteam spielt. Aber und sonst ist es ehrlich gesagt gut spielt, muss man sagen. Also ja, ich finde, das stimmt. Dirk spielt seine beste Saison der letzten 3 Jahre. Ja, also von Effizienz ist das auf jeden Fall der Fall. In den letzten Spielen hat er ein bisschen gestruggelt vom Feld. Ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn ich jetzt von der Arbeit komme und dann sage, ich gucke mir ein Spiel an, ist es tatsächlich nicht ganz so häufig Dallas dieses Jahr, weil sie spielen einen wahnsinnig soliden Ball. Ich glaube, dass sogar auch einige Elemente, die Dallas benutzt, jetzt bei den Hornets mit inkorporiert sind, sozusagen so ein bisschen Dallas für Arme tatsächlich. Und dass es ein Team ist, was alles andere als sexy ist, aber das halt ganz gut aufgebaut ist und das weiß, wie es wann spielen muss. Und das sieht man auf jeden Fall. Man sieht immer die Handschrift, den roten Faden der Spielphilosophie. Und ich glaube, dass das einfach für Carlisle spricht. Und jetzt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich meine, auch wenn Steph Curry nicht da mitgespielt hat, wenn du mit so einem Kader die Warriors schlägst, so, dann ich wüsste ehrlich gesagt momentan nicht, wer eher Coach auf die Ehe werden sollte. Ja, ich gebe dir total recht. Also ich war gerade, was das Warriors-Spiel angeht, total überrascht. Über Memphis haben wir schon viel gesprochen, über Sacramento haben wir sowieso schon viel gesprochen, über Houston gerade auch. Lass uns mal, vielleicht ist das auch ein ganz guter Übergang hinterher zu den Verletzungen, lass uns mal über Phoenix sprechen. 1-9 aus den letzten 10 Spielen, 8 in Folge verloren, Record von 12-24. Komischerweise, und das ist ja sowieso ganz bemerkenswert in dieser Saison, ist das immer noch nur 4 Spiele von einem Playoff-Platz weg. Aber die Zeichen in Phoenix stehen nicht unbedingt gerade danach oder dahin, dass das eine erfolgreiche Saison werden kann, beziehungsweise dass sich die ganzen Off-Season-Moves in Klammern Tyson Chandler in irgendeiner Art und Weise gelohnt hätten. Nee, absolut, du hast es recht. Das Signing von Tyson Chandler sieht aus wie eine Riesenkatastrophe jetzt, dass er eigentlich unternommen worden ist, damit man LaMarcus Aldridge in der Free Agency das Signing ein bisschen schmackhaft macht, in Arizona zu unterschreiben. Schwierig. Letztlich auch alle Trades letztes Jahr, dann irgendwie Isaiah Thomas loszuwerden, Goran Dragic loszuwerden. Klar, da hat man wenigstens noch diese Unprotected Picks von Miami in der Hinterhand in 2078. Aber auch Eric Bledsoe wurde ja ausgestattet mit einem neuen Vertrag und hat jetzt sich, glaube ich, 3 Knie-OPs schon unterzogen, hat sich im selben Knie 2-mal denselben Meniskus gerissen. Das ist schon echt was anderes. Also ich meine, ich möchte jetzt nicht irgendwie hier Plattitüden von mir geben, aber ich habe mir auch den Meniskus kaputt gemacht und dann noch irgendwie Knorpelschaden dann mit dabei. Das ist ja auch immer eine Frage, wie der Meniskus kaputt ist und wie stark. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass er genau derselbe Spieler dann ist. Trotz aller Reha-Möglichkeiten büßte da schon ein bisschen was von deinem Speed ein, minimal ein bisschen was von deiner Explosivität, von der Kraft. Und das ist tatsächlich eine der primären Dinge, die das Spiel von Bledsoe ja auch ausmacht. Ja, also wenn man auf die letzten 12 Monate in Phoenix guckt, finde ich, gibt es wenige Teams, die vielleicht Milwaukee, die so viel, was Trades angeht, falsch gemacht haben. Also Isaiah Thomas wegzugeben, jetzt im Nachhinein vielleicht nicht der cleverste Move. Dragic wollte unbedingt weg, ich glaube, das musste man machen. Eric Bledsoe mit der Verletzungsgeschichte so viel Geld zu geben, hat sich jetzt hinterher dann auch als gefährlich rausgestellt. 50 Millionen für Tyson Chandler. Auch nicht unbedingt, wie du sagst, der Move, der für die Zukunft wahrscheinlich so super aussieht. Und dann diese ganze Scharade noch um Markieff Morris, der ja nach wie vor die beleidigte Leberwurst spielt, jetzt ein Handtuch nach dem Coach geworfen hat. 2 Leute aus dem Coaching-Staff wurden bereits entlassen. Das läuft alles drunter und drüber. Und dabei sah es ja eigentlich fast so aus, noch im Sommer, dass sie dran wären an LaMarcus Aldridge, wie du gerade gesagt hast, und dann einer der größten Contender im Westen gewesen wären. Und jetzt kann man sehen, wie schnell sich das Blatt eben wenden kann. Jetzt stehen sie knapp über den LA Lakers, die so mit die Lachnummer der Liga sind. Also ich sehe das nicht so positiv. Ich glaube, sie müssen für die Team-Chemistry unheimlich schnell zusehen, dass sie Markieff Morris verschiffen und eventuell dann gucken, ob es vielleicht doch möglich ist, Tyson Chandler in der Winterpause, hätte ich beinahe gesagt, bis Februar irgendwie loszuwerden zu einem Team, was dringend noch einen Big Man braucht und im Win-Now-Modus ist und nicht so sehr auf den Salary Cap guckt. Denn dann kann man vielleicht Alex Len ein bisschen weiterentwickeln, aber im Moment... Was auch ursprünglich der Plan hätte gewesen sein müssen. Genau. Aber ich meine, letztes Jahr, Alex Len wurde eh langsam rangeführt und hat dann letztes Jahr wirklich mal gezeigt, dass er ein bisschen mehr spielen kann. Klar, er wird dann ein bisschen, weil er ein bisschen ungestüm ist, Foul Trouble haben, aber das musst du dann halt machen. Dann holst du dir halt eher ein Backup. Dann holst du dir irgendwie John Lua und Mirza Teletovic, die jetzt auch nicht gerade irgendwie junge, potenzielle Breakout-Kandidaten sind. Sehr solide Spieler. ich mag sogar den Kader eigentlich sehr gerne. Nur diese Pseudotiefe, nenne ich sie mal, ist dann doch manchmal ein bisschen verwunderlich. Dann hast du halt alle möglichen jungen Flügeltalente, Archie Goodwin, TJ Warren, dann jetzt gerade den gedrafteten Shooting Guard Devin Booker. Aber da bin ich auf jeden Fall schon auf den Bandwagon. Also jede Sekunde, die er spielt, freue ich mich. Das ist aber auch das einzige, der einzige Lichtblick jetzt in Arizona. Passenderweise in der Wüste. Insofern, ich weiß nicht. Da hat, glaube ich, das Front Office schon ziemlich verkackt. Ja, glaube ich auch. Ja, ansonsten, glaube ich, sind wir eigentlich so 20 Minuten lang ganz gut durchgekommen durch die Liga, über das, was jetzt so in den letzten Partien gelaufen ist. Dann lass uns doch mal, wir haben ja gerade mit Eric Bledsoe angefangen schon, über die Verletzungen reden. Denn da ist ja leider einiges passiert, jetzt auch ganz frisch in der letzten Nacht, was so ein bisschen Sorge oder für Schockmomente gesorgt hat. Ich sag mal, Kenneth Faried wurde gestern durch eine Nackenverletzung, die er sich gegen die Golden State Warriors in der Overtime-Niederlage zugezogen hat, mit einem Stretcher, also so einer Trage, vom Platz getragen. Und es sieht tatsächlich so aus, dass er so weit Pech haben könnte, dass es eine Wirbelverletzung ist und ihn weit zurückwerfen würde, beziehungsweise dann auch länger nicht spielt. Obwohl man da natürlich bei so einer Verletzung erstmal nicht aufs Spielen gucken sollte, sondern überhaupt auf die Gesundheit des Spielers, weil das ist unabhängig davon, ob er Profisportler oder nicht, eine ganz gefährliche Kiste. Ja, ich finde sowas echt immer ziemlich beängstigend, wenn man sowas sieht, wird man irgendwie direkt wieder ziemlich hilflos und da spielt es jetzt auch erstmal keine Rolle, wann der Spieler wieder aufs Parkett kann, geschweige denn, wie das Spiel ausgegangen ist. War natürlich eine Farce, dass da weitergespielt worden ist nach dem Timeout, da der Hallensprecher frenetisch die Fans angefeuert hat. Die Denver Nuggets hatten noch eine Possession, um das Spiel eventuell sogar noch zu gewinnen. Ich weiß nicht, was du sogar in dem Moment machst. Ich meine, alle Ersatzspieler standen um Kenneth Reed herum und haben sich gar nicht darum geschert, was jetzt da auf dem Parkett passiert. Da muss es eigentlich ein Official Timeout geben, dass es eben dann nicht weitergeht. Ich glaube nicht, dass die Denver Nuggets noch ein Timeout hatten, sonst hätten sie ein technisches Foul bekommen. Aber was machst du da? Weigerst du dich tatsächlich irgendwie den Ball einzuwerfen? Das wäre vielleicht eine Option gewesen. Ich finde, also damit muss ein deutliches Zeichen der Schiedsrichter kommen. Ich finde, wenn die Schiedsrichter sehen, dass ein Spieler so verletzt ist, dass auch mehrere Leute um ihn rumstehen und er nicht mal von selber wieder aufstehen kann, dann müssen die Schiedsrichter ein Timeout ausrufen und erst wenn die Situation geklärt ist, kann das Spiel wieder weitergehen. Es kann nicht sein, dass einfach so getan wird, als wäre da nichts passiert und das sollte man auch nicht den Teams oder den Coaches dann in die Verantwortung geben, weil vielleicht sind die so im Tunnel gerade in den letzten Sekunden, dass sie wirklich nur so gelockt sind und auch ans Spiel denken. Aber dafür gibt es eben drei Officials und dafür gibt es noch Leute, die am Zeitnehmertisch sitzen und. Da muss einfach ein Signal von den Offiziellen, von wem auch immer kommen und gesagt werden, so, das Spiel wird jetzt von mir aus für 10 Minuten unterbrochen, wir wollen erstmal sicherstellen, dass der hier versorgt wird, weil das ist kein Muskelfaserriss, das scheint was Ernstes zu sein. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Kopf, Rücken, gerade halt, was die Wirbelsäule betrifft, ist natürlich extrem sensibel. Und hoffentlich ist es nicht der vermutete Bruch, glaube ich, im Wirbel gewesen oder im Rückenbereich, der natürlich dann auch ein bisschen dunkle Wolken über die Zukunft oder zukünftige Karriere von Kenneth Reed ziehen lassen würde. Aber müssen wir natürlich abwarten, was da jetzt in den nächsten Tagen an Neuigkeiten gibt. Lass mich ganz kurz einen Satz sagen. Das habe ich schon am Anfang der Saison nicht verstanden. Kannst du dich erinnern, als Derrick Rose in den ersten Spielen sagte, er sieht noch doppelt? Nach seiner Gesichtsverletzung und jeder hat das so hingenommen, als sei das ganz normal. Ich finde, da muss die Liga doch einschreiten und dürfte niemals einen Spieler spielen lassen, der sagt, also es wird, wenn jemand eine leichte Gehirnerschütterung hat, wird der teilweise für 2-3 Spiele zu Recht meiner Meinung nach aus dem Verkehr gezogen, aber dann stellt sich ein Spieler mit der schlimmsten Verletzungshistorie der letzten Jahre hin und sagt, naja, meine Gesichtsverletzung ist jetzt so, weil ich spiele zwar wieder, aber ich habe so die ersten 10 Spiele doppelt gesehen und das wird einfach hingenommen. Ja, ich bin da auch ein bisschen alarmiert, weil ich eben doch auch in den letzten Jahren Fan der NFL geworden bin und das ist tatsächlich ein riesiges Problem, was vielleicht sogar den American den Sport American Football irgendwann nicht nur sprichwörtlich, leider, jetzt ist eine schlechte Metapher, das Genick brechen wird, weil sie viel zu locker damit umgehen, was Gehirnerschütterung der Spieler betrifft. Klar, ist hier kein direkter Vergleich, ist natürlich viel stärkerer Kontaktsport, American Football, aber ich bin wirklich der Meinung, dass da sofort auf totaler Transparenz gesetzt werden sollte, dass dann auch Spieler eine bestimmte Zeit aussetzen müssen, wenn sie Kopfverletzungen und gerade Gehirnerschütterungen dann erlitten haben, weil dann, das hat man ja bei Clay Thompson gesehen, und ich weiß auch noch, wir haben bei Clay Thompson in den Playoffs da auch dieselbe Diskussion geführt. Da haben wir gesagt, wie kann es denn sein, dass der noch weitergespielt hat? Es war doch ganz offensichtlich, dass der halt eine Kopfverletzung erlitten hatte. Und das ist wirklich ein sehr schmaler Grat zur Verantwortungslosigkeit dann der Teamoffiziellen. Ja, sehe ich genauso. Ja, machen wir weiter mit dem traurigen Roundup der Verletzten. Wen hast du denn noch auf der Liste? Ja, das die wehen Knie. Über Big L werden wir ja sicher noch sprechen. Ed Jefferson hat sich ebenfalls den Meniskus gerissen und fällt mindestens 6 Wochen aus. Ich finde, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, okay, 6 Wochen, das ist ja so, ne, 1,5 Monate, das geht ja. Das sind aber im Fall der Hornets 20 bis 25 Spiele mindestens, was natürlich echt eine Hausnummer ist schon. Eric Bledsoe ebenfalls Meniskusriss, fällt für die gesamte Saison aus, haben wir schon drüber gesprochen. Blake Griffin auch mit einer Knieverletzung bis Mitte Januar. Brandon Wright, Ersatzmann Memphis Grizzlies, hat sich auch einer arthroskopischen OP im Knie unterzogen, fällt 4 Wochen aus. Und dann war es natürlich auch noch total kurios, die News von Klee Anthony Early, der angeschossen worden ist unter der Woche. Ja, er fällt das auch. Das war total kurios. Komische oder schwierige Diskussion, die da vom Zaun gebrochen ist, finde ich. Das Erste, was ich so gelesen habe auf Twitter und auf Instagram, waren Leute, die gepostet haben, oder es waren teilweise auch Journalisten darunter, naja gut, aber das ist ja irgendwie auch seine eigene Schuld, wer in Westchester um 2 Uhr nachts feiern geht, der muss ja wissen, dass es da irgendwie gefährlich zugeht und. Ich finde, man darf nicht vergessen bei der ganzen Sache, dass das nach wie vor immer noch Anfang 20-jährige Jungs sind. Und wenn ich mal zurückdenke, wie ich Anfang 20 war, und ob ich da jetzt Profisportler gewesen wäre oder nicht, die machen halt öfter mal Dummheiten. Und am Wochenende weggehen, ob du jetzt Profisportler bist oder nicht, gehört auch dazu. Aber ich finde, du musst doch auch als Profisportler nicht damit rechnen, dass du, wenn du mal feiern gehen wirst, und das hatte, glaube ich, irgendwie seine Freundin Geburtstag und die sind in den Club gegangen, so ich das gelesen habe, draußen von 6 Leuten maskiert überfallen wirst, weil die natürlich wissen, dass du im Zweifel Kohle hast und Klientin Early bist, deines Schmucks beraubt wirst, deines Portemonnaies beraubt wirst, das ist ja noch alles schön und gut, aber dann schießen sie dir ins Knie, wo doch klar ist, das ist das, also das kann so, sofort seine Karriere beenden. Ich finde nicht, dass man da großartige Schuld dem Spieler zukommen lassen könnte, sondern dann sollte man eher vielleicht die Diskussion mal wieder, leider ein bisschen breiter öffnen über das Waffenproblem in den USA, anstatt einem Anfang 20-Jährigen zu sagen, wie er sich am Wochenende zu verhalten hat. Ja, yeah, agree. Eine ernste und eine etwas weniger ernste Antwort darauf von mir, was die Ernste betrifft. Ich glaube, dass es tatsächlich auch in Zeiten von TMZ und Handyaufnahmen und weiß ich nicht, in Anführungsstrichen Bild hat als erster mit dem Toten gesprochen, diese Sensationsgeilheit, dann irgendwelche Promis schnell an den Pranger zu stellen. Auch Jahlil Okafor hat das natürlich erfahren, wobei er ziemlich dumm reagiert hat oder ziemlich ja, doof sich angestellt hat, aber trotzdem, du sagst, es sind junge Athletes, Sportler. Ja, jetzt so ein bisschen der weniger ernste Männer. Punkt. So, ne? Erstmal sind es einfach Teenager quasi. Ob das jetzt Sportler sind oder nicht, finde ich, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber Jahlil Okafor hat sich vor einem Club besoffen, mit anderen Leuten geprügelt, und Derrick Williams war so blöd, sich von 2 Prostituierten den Schmuck zu Hause klauen zu lassen. Aber Klientin Early hat sich ja eigentlich nicht zu Schulden kommen lassen und dem wurde halt ins Bein geschossen. Ich finde, da ist es schwierig, dem jungen Kerl da irgendwie eine Schuld in die Schuhe zu schieben. Der weniger ernste Punkt war, dass es sich tatsächlich um einen Stripclub gehandelt hat und ich mich total frage, wer mit seiner Freundin den Geburtstag seiner Freundin in einem Stripclub feiert. Ja, weißt du, die beiden also das, ob das nun für die Freundin spricht oder für Cliente die Early, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Da meine Freundin eh nicht zuhört hier bei dem Podcast, ja, insofern interessante Entscheidung. Aber ich finde also jetzt mal, also ich finde das so krass, dass die sich, das ist ja dann keine zufällige Aktion, wenn die Jungs maskiert waren mit Skimasken und sich natürlich genau Cliente die Early rausgepickt haben, weil er wahrscheinlich der reichste Dude in dem ganzen Laden war. Aber dass man auf die Idee kommt, den nicht nur auszurauben, sondern dem ins Bein zu schießen, also ins Knie zu schießen, das geht mir nicht in den Kopf. Ja, das ist eine krasse Geschichte. Aber genug über Cliente Nielli gesprochen. Im Hinblick auf seine Spielzeit dieses Jahr ist das, glaube ich, nur eine Randnotiz. Wir haben mehr über ihn gesprochen, als dass er Spielzeit hatte in diesem Jahr. Ja, vielleicht total. Müssen wir mal schauen, wie viel. Ich glaube, im Schnitt steht er sowas 5 Minuten auf dem Parkett. Weniger. Ja. Na siehst du. Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, seiner Freundin vor allem. Gut, kommen wir zu den Awards, die wir jedes Mal herausgeben. Die beiden Awards, Freak of the Week und Stinker der Woche, zum jeweils besten und schwächsten Spieler dieser Woche. Ich glaube, dass der Freak of the Week da weniger interessant ist, weil wir da denselben Spieler küren, aber natürlich nicht minder impressive, was Draymond Green da auf dem Feld abgeliefert hat. Ja, ich habe jetzt die Stats gar nicht vorliegen von dem letzten Spiel. Ich meine, es waren 29, 14 und 17 oder umgekehrt, irgendwie sowas. Also ich habe sie hier alle. Okay, ich habe alle Triple Doubles hier vor mir. Gut, nehmen wir einfach tatsächlich die vier Spiele, die er diese Woche gespielt hat, 25, 8, 4, recht unspektakulär, dann 11, 9, 4, aber dann geht's halt los gegen Houston, 10 Punkte, 11 Rebounds und 16 Assists. Und dann gegen Denver 29 Punkte, 17 Rebounds und 14 Assists. Also ja, das sind Flügelspieler, 16 Assists hatte. Tatsächlich, ich glaube, ich gucke das gleich mal nach, dass nicht Guard 16 Assists hatte in einem Spiel, auch in regulärer Spielzeit, unfassbar. Ja, absolut. Und wie ich gerade schon gesagt habe, mir imponiert halt diese Rolle, die er jetzt eingenommen hat. Also wirklich sowohl der beste Post-Defender seines Teams zu sein, als auch der MVP des Teams. So crazy das ja auch ist, ist wahrscheinlich Draymond Green der MVP des Teams, obwohl Steph Curry der MVP der Liga ist im Moment. Und halt so viel, also an so vielen Ecken, wie du immer so schön sagst, Schweizer Taschenmesser zu spielen, in der Defense, in der Offense, beim Playmaking. Du kannst ihn auch nicht mehr sogar contested an der Dreierlinie stehen lassen, weil er die mittlerweile auch reinknallt. Also den großen Vertrag, wo er noch so einen kleinen Discount genommen hat in der Offseason für Draymond Green, ist, glaube ich, neben dem Vertrag von Steph Curry der zweitbeste Vertrag in der Liga momentan. Ich habe jetzt gerade, es hat ja genau gepasst, ich habe tatsächlich gerade mal geguckt, 16 Assists oder mehr als Forward in jeglicher Saison-Statistikaufzeichnung. Und es ist witzig, was rauskommt. Mark Aguirre und Larry Bird sind so ein bisschen von Dallas und von Boston in dem Fall, sind die einzigen Spieler, die das so ein bisschen aus der alten Zeit in Anführungsstrichen gemacht haben. Dann LeBron James, der 40 Punkte und 16 Assists aufgelegt hat, 2013, wie mir hat Miami. Dann Hedo Turkoglu hat 17 Assists aufgelegt, 2011, Orlando. Ist das passiert? Ja, Wahnsinn. Und Boris Diaw, auch mit einem Triple-Double, 2006 bei Phoenix, 11 Punkte, 11 Rebounds, 16 Assists. Sogar noch mehr als Draymond Green. Draymond Green hatte 10, 11 und 16. Boris hatte 11, 11 und 16. Ja, aber überleg mal, also viele von denen, die du genannt hast, wie zum Beispiel Larry Bird oder LeBron, die spielen ja die 3. Und Draymond Green spielt in seinem Team, trotz dessen, dass er Playmaker ist, über mehr als 20 Minuten die 5. Und das aber ist es ist schon interessant, weil ich heute noch überlegt habe, dass Boris Diaw tatsächlich so ein bisschen der Pre-Draymond Green war, offensiv. Also, ne, ja, kleiner Disclaimer hier, defensiv keine Diskussion, ne, und das ist natürlich viel, was Draymond Green oder fast alles, was die Warriors ausmacht, diese defensive Variabilität. Aber offensiv macht der tatsächlich sehr, sehr viel genauso. Und da muss man auch nochmal sagen, dass Boris Diaw eben da ein großartiger Spieler ist, der mit dieser Variabilität dann ein bisschen die salonfähig gemacht hat. Ne? Dieses kleine Dickerchen in Anführungsstrichen, das aber den Kopf eines Point Guards hat und die Passing Skills dazu. Interessant. Ja, total. Und das schlägt sich ja auch dann wieder da nieder oder unterstützt so ein bisschen deine These, dass eben die San Antonio Spurs das Spielermaterial haben, um eben auch die Golden State Warriors dann in einer 7-Serie, Spieleserie schlagen zu können. Weil eben sie auch Spieler haben, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind, sowohl klein als auch groß spielen können. Ich meine, Kawhi Leonard kann auch 4 Positionen verteidigen. Das wäre eine Serie, da würde ich mich drauf freuen. Also wenn das, und es sieht ja fast danach aus, dass es so kommen wird, aber ich glaube, das wäre eine der interessantesten Serien der letzten Jahre. Kommen wir zum Stinker der Woche. Für mich geht ja first and foremost an die Phoenix Suns. an das Kollektiv der Phoenix Suns. Dann habe ich aber noch einen Flügelspieler, der auch auf der 3 und jetzt auch auf der 4 spielen kann, spielt im Westen. Und ist so, Jalen Rose würde jetzt sagen, in dieser Keep Getting Them Checks-Riege mittlerweile fast angekommen. Vielleicht kannst du erraten, um wen es sich handelt. Der hat in den letzten 4 Spielen 12,3 Punkte pro Spiel aufgelegt, bei 37,7% aus dem Feld, guten 25% Dreier und 58% Freiwurfquote. Kleiner Hint, bei der Freiwurfquote orientiert er sich ein bisschen an seinem Point Guard. Rudy Gay? Ja, bing, bing, bing, bing, bing. Sehr gut. Also nur durch den Point Guard Hint. Ja, das ist dann doch ein bisschen bezeichnend, dass die Sacramento Kings nicht over the hump kommen, dass Omri Caspi von allen Leuten dann eine Eruption hat gegen die Golden State Warriors für 38 Punkte und 9 Dreier oder sowas. Und dass tatsächlich Omri Caspi jetzt mehr auf der 3 und der 4 spielt als Rudy Gay gefühlt, ist schon ein bisschen bedenklich. Klar, die beiden spielen auch viel zusammen, eben mit Gay dann auf der 4 und Boogie auf der 5, aber da hat sich bestimmt Sacramento mehr von versprochen, als sie ihn unter Vertrag genommen haben. Ich möchte noch ganz kurz einmal was zum Freak der Woche sagen, und zwar Will Barton haben wir in dieser Saison, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Und den hatte ich vor der Saison überhaupt nicht auf dem Zettel. Und im Moment, also vielleicht nur für den Freak of the Week als nur als Erwähnung nochmal reingebracht, weil im Moment ist er so ein bisschen auf Pace für den sechsten Mann oder besten sechsten Mann der Liga. Vor der Saison hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass er irgendwie eine Rolle spielt. Hatte ihn, wie gesagt, gar nicht auf dem Zettel. Aber er schießt sowohl relativ effizient als auch halt, was die Totals angeht, total gut und ist dann vielleicht ein Lichtblick in der Saison von Denver im Moment. Ja, aber also absolut. Er trifft tatsächlich sogar ganz gut, aber er ist halt schon so ein klassischer Chucker. Ne? Also jetzt die letzten Spiele, 25 Field Goal Attempts, 22, 20, 16, 14, 15, 21, 25, 13, 11, 18. Und dann geht das tatsächlich genau so weiter. Um Gottes Willen. Das sind Wurfzahlen von Franchise. Ja, genau. Ich würde auch nie sagen, dass er die erste oder zweite Option in meinem Team sein soll, um Gottes Willen, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass Will Barton überhaupt so einen Spark von der Bank bringen kann und dass er tatsächlich so ein guter Scorer überhaupt sein könnte. Total. Also ich meine, er muss es ja auch bringen bei Denver. Und ich meine, die letzten 10 Spiele, nein, die letzten 8 habe ich jetzt einfach mal 24 Punkte, fast 8 Rebounds, 4 Assists. Und das bei fast 50% aus dem Feld, da wird eher meine Kritik ein bisschen blass gegen. Also er spielt sehr, sehr gut, nur ich sehe ein bisschen bei ihm die Gefahr, dass er halt ein ziemlicher Streaky-Shooter ist, der vielleicht dann auch mal ein bisschen kalt werden kann, gerade was seinen Dreier betrifft. Der ist alles andere als sicher, wenn er jetzt mal nicht irgendwie heiß läuft und 6 Dreier versenkt bei 10 Versuchen oder sowas. Aber die Denver Nuggets brauchen eben diesen Punch und er ist zurecht in der Konversation. Wollen wir zu den Charlotte Hornets springen? Let's go. Und einem adoptierten Team. 4 Spiele gab es in der letzten Woche beziehungsweise in den letzten Tagen. Fangen wir mal, also wir haben es jetzt so gemacht, dass wir uns beide zwei oder jeder ein Spiel sehr intensiv angeguckt haben, dann noch so ein bisschen über das Team an sich quatschen werden. Wir wollen euch jetzt nicht mit zu viel Boxscores pro Spiel nerven, werden das immer mal wieder reinbringen, auch ein paar Stats, aber im Grunde geht es eher darum, so ein bisschen reinzugucken, was läuft denn gut, was läuft denn generell nicht so gut bei den Charlotte Hornets. Aber dennoch ganz kurz zwei Sätze zum Spiel gegen die Lakers, das wäre es dann auch gewesen. Schon ein Hint darauf, auf dem, was wo ich gleich drauf rumreiten werde, Kemba Walker, 38 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, passt zu der Saison, die er im Moment hat. Gegen die Lakers, wie gesagt, oder den Backcourt der Lakers oder die Defense der Lakers, wird das nicht das letzte Mal sein, dass irgendein Point Guard oder Shooting Guard Career Highs dieses Jahr auflegt, aber ein sehr souveräner Sieg, so wie es sein sollte. Das nächste Spiel, was die Charlotte Hornets gespielt haben, ich muss mal gerade skippen, ist nämlich schon das gegen die Los Angeles Clippers. Niederlage 122 zu 117, und das habe ich mir ein bisschen näher angeguckt und gar nicht so sehr, was die Boxscores angeht, sondern eher so ein bisschen, wie das Team verteidigt und wie das Team denn gegen die Clippers generell ausgesehen hat. Ich finde einen Schwachpunkt bei den Charlotte Hornets jetzt mal vor allem auf dieses Spiel gemünzt, ist die Pick-and-Roll-Defense beziehungsweise die Defense der Second Unit. Wenn Kaminsky, also der Rookie Frank Kaminsky, Tyler Hansborough, Jeremy Lamb, zu dem komme ich gleich nochmal, und Roberts auf dem Parkett stehen in der zweiten Reihe, dann können sie nicht switchen, weil Kaminsky viel zu langsam ist. Tyler Hansborough kann, wenn überhaupt, nur seinen Mann im 1 gegen 1 verteidigen, und Jeremy Lamb halte ich sowieso nicht für so einen guten Verteidiger. Das heißt, ich finde vor allem dann, was die Pick-and-Roll-Defense angeht, oder wenn dann der Ball, was die Clippers relativ häufig gemacht haben, ein langer Pass auf die Weak Side, wo dann eben J.J. Redick oder Paul Pierce oder wer auch immer in der Dreierlinie in der Ecke geparkt haben, gepasst wird, dann wird es schwer, das zu verteidigen. Und ich finde, da zeigt sich, dass die Verletzung von Michael Kidd-Gilchrist am Anfang der Saison, ein Spieler, der zwei oder drei Positionen verteidigen kann, dann doch ein bisschen schwerer wiegt. Ist dir sowas Ähnliches auch aufgefallen? Jetzt bist du gerade weg, hallo? Ja, jetzt kann ich dich wieder hören, sorry. Also was die Pick-and-Roll-Verteidigung betrifft, ich bin generell überrascht, dass überhaupt die Hornets auf dem 11. Rang im Defensiv-Rating sitzen, ja, sage ich jetzt mal. Das heißt, sie sind tatsächlich überdurchschnittlich gut auf der defensiven Seite des Spiels, was mich total überrascht. Gerade wenn man sich eben die Big Men anschaut, du hast es gesagt, Spencer Horst ist jetzt nicht unbedingt der Elite-Verteidiger, und auch Frank Kaminsky kam eher jetzt als Shooter in die Liga, als Verteidigungsspezialist. Aber gerade Tyler Hansborough oder startend dann Cody Zeller machen da, glaube ich, echt einen ganz guten Job. Marvin Williams spielt eine sehr gute Saison, auch defensiv sieht sein Rating eigentlich ganz gut aus. Und das sind dann auch die Spieler, die hervorstechen. Kemba Walker natürlich auch, da kommt es ein bisschen darauf an, dass er sich zurücklehnt und nicht zu sehr der Ballhawk ist, der zu dem er manchmal verkommt. Aber trotzdem, Nicolas Batum ist natürlich ein sehr edler Flügelverteidiger, insofern konnten sie das kompensieren. Ich weiß jetzt nicht, ob du das gerade schon erwähnt hattest, als ich kurz weg war. Aber generell machen wir das ganz gut. Was ihnen natürlich total wehtut momentan, ist, dass PJ Hairston auf dem Feld steht, und der dürfte eigentlich keine Sekunde spielen, weil das eine absolute Katastrophe ist, der Typ. Ja, was ich noch gesagt hatte, ist eben, dass die Verletzung von Michael Kidd-Gilchrist, ich meine, klar, Nicolas Batum ist auch ein sehr vielseitiger Spieler, vor allem auch offensiv, aber dass Michael Kidd-Gilchrist, wenn es dann darum geht, im Pick-and-Roll zu switchen, dass es dann natürlich wehtut, wenn so jemand nicht da ist, weil er durchaus die Position 1 bis 3 teilweise sogar gegen kleinere Vierer verteidigen könnte, dass er im Moment noch verletzt ist. Was mir noch so zwei Sachen, die mir noch negativ aufgefallen sind, oder drei Sachen vielmehr, das Defensive Rebounding, da sind sie Platz 25 in der Liga, was die Gegner angeht, also wie viel die Gegner gegen dich an Defensiv oder beziehungsweise dann an offensiven Rebounds holen. Und zwei Prozentzahlen. Jeremy Lamb hat fast bis auf 1% die gleiche Usage Rate wie Kemba Walker oder Nicolas Batum. Das finde ich ist viel zu viel. Vor allem, weil diese Achse Walker und Batum in diesem Jahr richtig gut funktioniert, und ich glaube, da könnte man den beiden oder könnte man das Play der beiden, vielleicht die beide auf eine Seite bringen, durchaus noch ein bisschen mehr forcieren. Und keiner aus dem Team schießt über 38% von der Dreierlinie. Also im Prinzip, wenn man zwei Leute zum Beispiel auf einer Seite isoliert, wie Kemba Walker oder und Nicolas Batum zusammen, ist es ja normalerweise so, dass du dann, wie ich das gerade erklärt habe bei den Clippers, dass du einen guten Dreipunktschützen auf die Weak Side stellst, um dann, wenn dann das Pick and Roll auf der anderen Seite läuft, den Ball rüberpassen zu können. Nur da ist das Shooting von den Charlotte Hornets echt miserabel. Ja, gerade weil du natürlich Tricky Shooter hast. Marvin Williams ist ein bisschen abgekühlt. Der war eigentlich so der zuverlässigste Werfer aus dem Team der Hornets. Und sonst kannst du halt tatsächlich, wenn du die Namen Kemba Walker, Nicolas Batum hörst, dann weiß ich nicht, fangen jetzt Warriors-Fans und Dreier-Liebhaber nicht unbedingt an zu lächeln und irgendwie in Ekstase auszubrechen. Das stimmt. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dafür schafft es dann Steve Clifford sehr gut, das Team darauf einzustellen, dass sie trotzdem einen ganz guten Ball spielen, wissen, wann sie das Pace mal schneller machen, wann sie ein bisschen eher Halbfeldbasketball spielen. Und das ist auch ein bisschen der Grund, wieso ich sie als Dallas Mavericks Light bezeichnet habe. In beiden Kategorien so ein bisschen Middle of the Pack. Ich würde sagen, offensiv sogar wesentlich besser als erwartet, antizipiert. Sind mit einem Offensivrating von 105,8 Punkten auf 100 Possessions gerechnet Achter in der Liga. Und da merkt man dann tatsächlich, dass sie ein bisschen von Jefferson weggegangen sind, dass es jetzt nicht einfach immer nur dumpf in den Post gespielt wird, der Ball, sondern dass sie ein bisschen das Spieler mit Ball kreativer dann benutzen und auch durchaus schneller spielen können, dass Nicolas Batum den Ball nach vorne treibt selber, dass Kemba Walker jetzt auch ein bisschen mehr grünes Licht bekommt, einfach mal selber zu kreieren innerhalb der ersten paar Sekunden der Schussuhr. Und das tut auf jeden Fall der Offensive sehr gut, weil es wesentlich flüssiger wird und sie nicht so abhängig sind von der Low-Post-Präsenz von Jefferson. Vielleicht noch zwei Sätze zu dem Spiel gegen die Clippers. Einmal dann doch eine kleine Kritik am Coaching. Im vierten Viertel, als das Spiel noch relativ knapp war, hatten sie schon bei 4 Minuten noch auf der Uhr kein einziges Timeout mehr. Warum das dazu gekommen ist, weiß ich jetzt rückblickend auch nicht mehr. Aber das ist natürlich, wenn man sich das überlegt, dass es ein knappes Spiel wird, dann relativ unglücklich gecoacht. Plus, sie haben sich auf ein Shootout eingelassen, was nicht besonders clever ist, wenn gerade so jemand wie J.J. Redick einen heißen Tag erwischt hat. Beide Teams zusammen haben insgesamt 60 Mal von der Dreierlinie geballert. Die Clippers 50% getroffen, also 15 Versuche. Und die Charlotte Hornets, wie gerade erwähnt, durch ihr ja nicht unbedingt konstantes Shooting nur 30%. Ich glaube, wie du gerade gesagt hast, da täten sie gut dran, dann auch in engen Spielen sich nicht unbedingt dem Gegner anzupassen und versuchen, den Rückstand immer wieder mit Dreiern zu egalisieren. Das ist nämlich gründlich in die Hose gegangen, sondern einfach weiter ihr Spiel durchzuziehen. Kemba Walker zum Korb slashen zu lassen, was er unheimlich gut macht, oder eben, wie gesagt, über ihn und Nicolas Batum dann diese erfolgreiche Achse zu spielen. Zwei Stats von mir noch, die das auch ein bisschen unterstützen. Was diese ganze Woche betrifft, die 4 Spiele, waren sie sogar oder lagen sie sogar noch unter diesen Statistiken. Sie haben im Durchschnitt pro Spiel 27 Dreier fliegen lassen und haben dabei nur 28,4% getroffen. Und eben hattest du es erwähnt, die Pick-and-Roll-Defensive, die häufig ja dann auch zu diesen hocheffizienten Dreier-Versuchen aus den Ecken, also diese Corner-Threes dann führen, war wirklich sehr schlecht. Das war auch ein Defizit gegen Toronto, das Spiel dann danach. Wo ich noch ein, zwei Dinge noch ergänzen würde, das sieht man eben, dass sie in dieser Woche 12 Dreier, also erfolgreiche Dreier zugelassen haben, im Durchschnitt bei einem Prozentsatz von über 40, nämlich 41,7%. Und das ist zu viel, da kannst du eben nicht davon ausgehen, dann Spiele zu gewinnen. Demnach haben sie dann auch 3 von 4 Spielen eben abgegeben. Das Spiel gegen Toronto wurde mit 10 Punkten verloren, 104-94. Und da habe ich ein bisschen gesehen, dass sie Probleme hatten mit Stretch-Vierern teilweise. Dass Patrick Patterson dann ab und zu ein bisschen Dreier eingestreut hat. Da haben sie wirklich Probleme gehabt, dann eben so weit rauszukommen. Ich hatte das Gefühl, dass Frank Kaminski sich noch nicht wirklich wohlfühlt, dann so hoch zu verteidigen. Cody Zeller sah auch nicht unbedingt so rund aus. Was wohl sehr gut war das Offensiv-Rebounding. Da sind sie ziemlich hinterher gewesen. Und mir hat jetzt, wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, sehr gefallen, wenn Kemba Walker ein bisschen grünes Licht bekommen hat, dann zu kreieren. Er wird nie der wirklich effizienteste Guard werden, der wirklich hochprozentig immer jede Saison aus dem Feld schießt. Aber ich glaube, dass man schon ihm so ein bisschen eine lange Leine geben muss, dass er kreiert, weil in dem Team halt nicht wirklich viele Leute stehen, außer Nicolas Batum dann noch, die selber was mit dem Ball anfangen können. Ja, das letzte Spiel der Woche war dann das, oder was wir uns angeguckt haben, das Back-to-Back gegen die Oklahoma City Thunder mit 19 Punkten verloren, vielleicht, wie gesagt, auch ein bisschen dem Spielplan geschuldet. Trifft eigentlich das so, was wir vorhin auch gesagt haben. Also die Dreierprozentquote 27%. Oklahoma City hat auch nicht so überragend geschossen, aber immerhin 39%. Und es war so ein bisschen eine One-Man-Show von Kemba Walker. 10 von 24 aus dem Feld, starke 11 von 12 von der Freiwurflinie, 32 Punkte. Aber dann danach kam eben nicht mehr viel. Also vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, den man sich als Charlotte Hornets dann, wenn man jetzt nicht unbedingt mehr auf Al Jefferson so stark vertrauen will, noch mal ein bisschen genauer angucken sollte, der konstante zweite Scorer. Denn jetzt in diesem Spiel hat auch Nicolas Batum nicht gespielt, muss man vielleicht dazu sagen. Aber so diese zweite, konstante, solide Scoring-Option neben Kemba Walker, was natürlich dann Oklahoma City mit ihren beiden Superstars hat, die ist dann da doch nicht vorhanden. Und wie gesagt, vielleicht so ein bisschen Fatigue, Spielplan geschuldet, ein bisschen auch dann der Verletzung oder beziehungsweise der Pause von Nicolas Batum, aber das Spiel ging dann deutlich verloren. Und ja, insgesamt kann man vielleicht sagen, klasse Saisonstart, dann die Verletzung von Al Jefferson noch dazugekommen, sich wieder so ein bisschen gefangen, aber in den letzten 10 Spielen dann doch mit 3-7, also ähnlich zu dem, was ich vielleicht gerade zu den Indiana Pacers gesagt habe, jetzt muss man gucken, dass man nicht abrutscht, sondern so ein bisschen wieder das Momentum hinkriegt, um wieder auf die Siegesspur zu führen, beziehungsweise sich auf das zu besinnen, was am Anfang der Saison das Team so stark gemacht hat. Ich gucke gerade mal, was so die nächsten Spiele sind. Ja, ich nämlich auch. Das wird jetzt erstmal schlecht, weil die Golden State Warriors an der Tür stehen. Aber danach Spiele gegen Phoenix, dann gegen die Clippers, dann gegen Denver. Ist echt so in den nächsten Monat immer ein Spiel im Wechsel, wo man ein gutes Team spielt und dann erstmal wieder ein bisschen schwächeres Team. Erst ganz am Schluss von Januar hat man mal die Lakers, die Trailblazers, Utah und Sacramento nacheinander. Ist wirklich ein Team, was Spiele gewinnen muss gegen schlechtere Gegner und was es sehr schwer hat gegen talentierte, tiefe Teams. Das ist echt schwierig. Also Golden State, Clippers, Atlanta, das wird schon in New Orleans, ja, mal gucken, aber das wird schon kein einfacher Monat. Bestenfalls 5 of 5, die nächsten. Ja, das stimmt. So, ich glaube, wir sind schon wieder bei einer guten Stunde angelangt. Hast du noch irgendwas, du hattest früher mal, da wollte ich mich doch dran erinnern, diese Rubrik ins Leben gerufen, Things That Make Me Smile. Und wahrscheinlich unter dem Credo hast du auch diesen überragenden Facebook-Post, ne, das Wein gepostet, um den Zustand der Sacramento Kings zu beschreiben, wie nämlich Boogie Cousins beim Hochhelfen von Rajon Rondo nicht seinen Arm, wie es jeder Mensch auf diesem Planeten macht, sondern sein Bein gegriffen hat und das sowas von bescheuert aussah, dass es wirklich dieses Katastrophenteam, also nicht unbedingt jetzt nur, was den Rekord angeht, aber so das ganze Innere da sehr gut beschreibt. Ich habe in dem Zuge auch noch eine Sache, und zwar gestern beim Spiel der Sacramento Kings hat George Karl, übrigens herzlichen Glückwunsch, er hat genauso viele Siege wie Phil Jackson jetzt in seiner Karriere, George Karl sich nach einer Meckerei gegenüber des Schiedsrichters ein technisches Foul abgeholt und Boogie Cousins geht zu seinem Trainer hin und high-fived ihn dafür und beide müssen anfangen zu lachen. Ich glaube, George Karl wusste das sehr gut einzuordnen, oder manchmal machen das Trainer ja auch, um ihr Team so ein bisschen wieder wach zu rütteln, aber Boogie, so unbedarft wie er ist, fand das wahrscheinlich einfach ganz cool, dass mal jemand außer ihm ein technisches Foul gekriegt hat. Nur in Sacramento. Genau, denn er wurde ja wieder beziehungsweise nicht suspendiert, aber unter der Woche auch wieder vom Platz geworfen. Nur in Sacramento gibt es sowas. Ganz ehrlich. Also ich meine, ich hätte sonst nämlich auch erwähnt, diese Geschichte, dieses Wein von Rondo, der wird wirklich am Fuß gezogen, also wirklich jetzt nicht einfach so aus Spaß, sondern der zieht den so ein bisschen weg und in Rondos Gesicht ist dann nur echt so ein What the fuck Moment irgendwie, wo er ihn anguckt, so meinst du das seriously, meinst du das ernst? Und ich weiß nicht, also ich hatte da drunter tatsächlich noch so ein bisschen Kraftausdruck gebraucht. Ich finde das immer sehr amüsant, aber ich muss sagen, dass mir das ein bisschen auf den Geist geht, wie Boogie Cousins da sich verhält. Er müsste doch eigentlich wissen, dass er halt der Franchise-Player ist. Und wenn er sich jegliche Franchise-Player der letzten 20 Jahre oder der Geschichte der NBA anguckt, dann weiß er, dass Franchise-Spieler sich nicht zurücklehnen können, weil sie mehr Talent haben, sondern jeden Tag mega Vollgas geben müssen, jeden Tag mega ein Vorbild sein müssen für alle anderen Spieler, vor allem auch junge Spieler. Und ich meine, er ist jetzt nicht mehr Rookie oder so, weißt du, er ist jetzt mittlerweile auch so ein, in Anführungsstrichen, Veteran. Und irgendwie vermisse ich das echt. Man kann ja auch mal Spaß machen und ich sehe auch, dass er versucht, Spiele zu gewinnen, aber was so die Körpersprache betrifft, wie er mit seinen Mitspielern umgeht, wie er in den Timeouts sich verhält, das geht mir doch ein bisschen auf den Senkel. Ja, ich finde auch, also es muss ja nicht jeder ein Tim Duncan oder Kawhi Leonard sein, die wahrscheinlich in ihrem bisherigen Leben sich nie irgendetwas zu Schulden haben kommen lassen oder sehr wenige Sachen nur, aber das, was DeMarcus Cousins da abreißt, finde ich einfach so schade, weil es so seinem Talent überhaupt nicht gerecht wird und überhaupt nichts mit Professionalität zu tun hat. Und anstatt, wenn man doch sieht, dass die Franchise ohnehin auf Eierschalen gebaut ist, anstatt dass man dann selber als der bestbezahlte und wahrscheinlich talentierteste Spieler im Team dann da versucht, so ein bisschen Ruhe reinzubringen, dass man dann, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Naja. Ja. Na gut, aber dann nett, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Das kommt dann beim nächsten Mal wieder. Dann grinsen wir am Schluss noch ein bisschen. Sehr gut. Dann vergesst nicht, was wir am Anfang gesagt haben. Gerne in die Comments überall auf allen Kanälen, die wir so haben, reinschreiben, wen ihr als nächstes Team adoptiert haben wollt. Uns macht es nämlich, wie ihr vielleicht gerade mitbekommen habt, super Spaß, wenn wir uns da wieder reinfuchsen können. Ansonsten, ja, auf diesem Weg auch nochmal vielen Dank für das Jahr 2015. Wir hoffen, dass ihr 2016 auch so dabei bleibt und dann hören wir uns in ein paar Tagen wieder. Bis dahin, from downtown. Reingehauen.